in Peru, in Peru, in den Anden. Fliegt ne Kuh, kann nicht landen. Kommt ein Gai, kommt ein Gai, kommt ein Gai, ja. Weiße Kuh, in die 1, 2, 3. Bei uns da steigt die Party, bei uns da fliegt die Kuh. Wir haben alle Rinder, war doch schreien alle Mu. Bei uns da gibt die Kuh kein Milch und kein Kakao. Nein, sie gibt Kuba Liebe und bald sind alle blau. Und alle hier im Stall, die schreien jetzt nochmal. Wir sind ganz einfach.